Der stellvertretende Vertreter der ständigen TVRK-Vertretung in der UNO hielt am 26. Mai im Hauptsitz der UNO eine Pressekonferenz ab und befürwortete dabei die Organisierung eines internationalen Forums der juristischen Experten zur Klärung der juristischen Gründe für die Anti-TVRK-Sanktionsresolutionen des UNO-Sicherheitsrates. Er verurteilte zunächst die absurde Kritik der USA und ihrer Anhänger an den Maßnahmen der Republik zur Verstärkung ihrer Selbstverteidigungskraft, wie dem jüngsten erfolgreichen Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete Bukusung 2. Er fuhr fort: Der Hauptgrund für die Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel liegt darin, dass die USA unter Einsatz von verschiedenen nuklearen strategischen Kriegsrüstungen ununterbrochen die provokatorischen und aggressiven gemeinsamen Militärübungen durchführen. Die TVRK schlug schon mehrmals vor, über diese gemeinsamen Militärübungen, die den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel stören, als dringenden Tagesordnungspunkt des UNO-Sicherheitsrates zu beraten und richtete auch an den UNO-Generalsekretär mehrere Briefe, in denen dieser dazu aufgefordert wurde, die Aufmerksamkeit darauf zu erregen. Aber das UN-Sekretariat wendet von der gerechten Forderung der TVRK das Gesicht ab und bezeichnet die legitime Ausübung des Selbstschutzrechts der Republik angesichts der nuklearen Drohung und Erpressung seitens der USA als Verstoß gegen die Sanktionsresolutionen. Um diesen beispiellosen gesetzwidrigen Untaten, die wie ein Brauch im UNO-Sicherheitsrat fortwähren, ein Ende zu setzen, schlug die ständige Vertretung der TVRK in der UNO im Januar 2017 dem UNO-Sekretariat vor, in New York oder in Genf ein Forum zu eröffnen. Aber die USA zitierten über einen der Regierung gefügigen Rundfunk die nicht fachmännischen Meinungen einiger Leute, die keine Ahnung vom Völkerrecht haben, und ließen absurde sophistische Äußerungen über die juristischen Gründe für die Anti-TVRK-Sanktionsresolutionen fallen. Anstatt über diejenigen, die das Völkerrecht gar nicht verstehen, unvernünftige Meinungen zu äußern, sollen die USA auf dem Internationalen Forum der juristischen Experten, das wir vorgeschlagen haben, das Wort ergreifen, wenn sie etwas zu sagen haben. Die ständige TVRK-Vertretung in der UNO machte im März 2017 dem UN-Sekretariat den Vorschlag, die sich daran interessierenden Experten der Regierungs- und der Nichtregierungsebene aller Länder und die internationalen juristischen Organisationen an dem Forum teilnehmen zu lassen und die Tagesordnung in richtiger Widerspiegelung der Teilnehmer rationell festzulegen. Auch danach verlangte die Vertretung durch den Brief an den UN-Generalsekretär die offizielle Mitteilung der Vertretung, die Pressekonferenz und die weiteren mehr als 20 Mal die Organisierung des Forums. Das UN-Sekretariat soll entsprechend der Mission der UNO, und zwar der Gewährleistung des Friedens und der Sicherheit der Welt, auf den Vorschlag der TVRK durch ein internationales Forum der juristischen Experten die juristischen Gründe für Anti-TVRK-Sanktionsresolutionen zu klären, positiv eingehen und somit seiner Pflicht vor der Völkergemeinschaft gerecht werden.